14. Kapitel. Konservative Grüne, fremdenfeindliche Linke, autoritäre Liberale. Kann man rechts und links verwechseln? Die Qual der Wahl. In Deutschland sind die Wähler zunehmend verunsichert, weil ihnen die Parteien unklare Angebote machen. Als konservative Partei besetzte die Union aus CDU und CSU bisher die Themen Tradition, Heimat und Religion. Doch im Jahr 2010 sagte der frühere niedersächsische CDU-Ministerpräsident Christian Wulff als neuer Bundespräsident, der Islam gehört zu Deutschland. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel machte 2015, auch wenn sie selbst dagegen stimmte, im Bundestag den Weg frei für die rechtliche Gleichstellung der Homo-Ehe. Unter Bundeskanzler Gerhard Schröder hat die SPD mit den Hartz-IV-Reformen 2003 den Arbeitsmarkt liberalisiert und zum wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland beigetragen. Gleichzeitig haben sie die traditionellen Wähler der Partei, Arbeiter und einfache Angestellte, besonders hart getroffen. So sind beispielsweise Langzeitarbeitslose, Kranke und Alleinerziehende insgesamt schlechter gestellt als vor den Reformen. Bei den anderen Parteien ist die Lage ähnlich. Die FDP steht als liberale Partei für Freiheit und Bürgerrechte. Doch im Wahlkampf 2017 meinte ihr Spitzenkandidat Christian Lindner, man müsse dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Angebote machen. 3 Jahre zuvor hatte Putin die ukrainische Krim annektiert und damit das Völkerrecht gebrochen. Die Partei Die Linke war ursprünglich einmal mit der Idee angetreten, dass sich die Ärmsten aller Länder vereinigen, also die, die Opfer der Globalisierung sind. Die Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht sagte dann aber 2016, wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Das war zwar eine Reaktion auf die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht, doch die Redeweise erinnerte Kommentatoren an Forderungen wie kriminelle Ausländer raus. Die Grünen sind als progressive Revolutionäre zur Politik gekommen. Einige, wie der spätere Außenminister Joschka Fischer, hatten sogar eine radikale Vergangenheit als Straßenkämpfer. Inzwischen ist das moderne Bürgertum grün. Viele Grünen-Wähler hegen sogar einen konservativen, nahezu religionsartigen Glauben an die Mutter Natur.